Ein Podcast für Neugierige und die, die's bleiben wollen. Mit Joram Schwarzmann und Marco Dirscherl. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 20. Episode schon. Heute ist Dienstag, der 11. August. Weil wir beide sehr neugierig sind, stellt einer von uns dem anderen am Ende jeder Episode eine Frage, die derjenige dann in der nächsten Folge beantworten darf. Und das machen wir immer abwechselnd. In der letzten Episode durfte ich dir eine Frage beantworten. Weißt du noch, worum es ging? Ja, du hast mir erklärt, wie die ISS funktioniert. Und eine Anekdote oder ist mir da in Erinnerung geblieben. Seither blicke ich nicht mehr mit denselben Augen in den Nachthimmel. Es wird nämlich erzählt, ist, dass halt Abfälle und Fäkalien der ISS quasi zum Verglühen in die Atmosphäre geschossen werden. ja, das ist hängen geblieben. Diesbezüglich gab es auch Feedback von einer Hörerin auf Twitter, bei der das auch hängen geblieben ist. du siehst, ja, unser Podcast verändert Leben. Ja, Sternschnuppen sind auf einmal was ganz anderes, ne? Man hat auf einmal ein ganz anderes Gefühl dabei. Wenn man mal das Glück hat, eine zu sehen, denkt man sich, ein ausgenutztes Transportschiff der ISS, was gerade verglüht, voller Abfall, weil man weiß es nicht. Ja, aber das bedeutet, dass jetzt du an der Reihe bist, mir meine Frage vom Ende der letzten Episode zu beantworten. Mhm. Und ich wollte von dir wissen, wie eigentlich ein U-Boot funktioniert. Ja, das ist richtig. Ich könnte jetzt anfangen, den üblichen Salmon von mir zu geben, welche Untiefen mich die Recherchen geschickt haben und wie uferlos das Ganze war. Ich glaube, das muss man eigentlich nicht mehr erwähnen, das ist einfach so. Das heißt, du bist mal richtig tief eingetaucht. Wir werden auch heute sämtliche Wortspiele, die sich irgendwie anbieten, werden wir sicher irgendwann mal unterbringen. Im weiten Ozean der Wortspiele werden wir auf jeden Fall. Genau. Ich möchte, bevor ich anfange mit meinen Ausführungen, möchte ich ein paar allgemeine Hinweise noch loswerden. Und zwar gibt es diesmal tatsächlich jede Menge weiterführende Links in den Shownotes. Für alle, die nicht wissen, was Shownotes sind, die haben entweder einen, minderwertigen Podcast-Client, ja, oder haben einfach noch nicht drauf geguckt. Ihr könnt auch auf unserer Homepage nachgucken, da kann man die auch nachlesen. Das zweite ist, was ich nicht verlinken konnte, war einmal eine Hauptinformationsquelle, die möchte ich auch gleich mal vorweg nennen. Das war nämlich ein etwas älteres Buch. Du kennst es schon, du hast schon ein Bild davon gesehen. Mhm. Das Buch Unterseeboote und Tiefseefahrzeuge von Jeffrey Tall erschien im Kaiser Verlag. Und ich habe mir noch was Besonderes einfallen lassen. Ich habe jetzt in der Recherche jede Menge Bilder rausgesucht, die ihr zu den Kapitelmarken im Podcast-Client eures Vertrauens sehen könnt. Auch hier wieder einen entsprechenden Podcast-Client vorausgesetzt. Ich würde mir euch wünschen, dass ihr so einen habt. Also Pocketcast ist der meines Vertrauens, der macht das. Also wenn jemand, ich glaube, mittlerweile macht es sogar die Podcast-App von Apple selber, wenn man ein aktuelles Betriebssystem drauf hat, dann kann die das. Aber ich bin ein großer Fan von Castro auf iOS. Aber Pocket Cast ist ja auf allen Plattformen zu finden. Und das heißt, wenn ich über irgendetwas spreche, dann weise ich jetzt im Verlauf nicht extra nochmal drauf hin. Aber dann guckt einfach mal auf euer Smartphone oder auf euer Endgerät, dass ihr in der Hand habt oder in der Hosentasche. Und die Chancen stehen gut, dass ihr dann ein Bild zu dem seht, was über das ich spreche. So ist zumindest der Plan. Genau. wir fangen an mit einer Begriffsdefinition. Was ist denn eigentlich ein U-Boot? Naja, U-Boot ist kurz für Unterseeboot. Und es ist halt ein Boot, das für Unterwasserfahrt gebaut wurde. Ja? No shit, Sherlock. Ja, ist hätte man sich jetzt auch denken können. Zack, fertig, Folge vorbei. moderne große U-Boote, die haben so eine Masse von bis zu 26.000 Tonnen, ja, so sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die werden auch U-Schiffe genannt, ja, weil Boote zu klein ist. U-Schiffe. 20.000 Tonnen. Jetzt will ich gleich, ja. Sag mal weiter, ich guck mal eben, ich suche mir einen Vergleichswert raus. Der Ausdruck U-Boot bezeichnet speziell militärisch verwendete Unterwasserboote und zivile U-Boote. Ob die jetzt kommerziell oder für die Forschung verwendet werden, die werden meist auch als Tauchboot bezeichnet. Was hattest du gesagt, wie schwer waren das? 26.000 Tonnen. 26.000 Tonnen. So die ja, größten. Das sind 419 Tonnen, also das drei jetzt Größen, zwei Größenordnungen weniger ist die ISS schwer. Ja, man kann, das kann man jetzt schlecht mit Fußballfeldern vergleichen, ne? Ja, ja. Fußballmannschaft. Wie viel durchschnittliche Gewicht einer Fußballmannschaft? Wie viel wiegt ein Fußballfeld? Grundsätzlich kann man sagen, dass der Krieg der Anreiz dafür war, dass der Mensch den Kampf mit der Tiefe aufgenommen hat. Mhm. Das heißt, ich werde mir jetzt im weiteren Verlauf tunlichst Mühe geben, Dinge wie den Ersten und den Zweiten Weltkrieg auszusparen. In meinen Ausschriften quasi. Ja, genau, danke. aber selbst dieses Buch, das ich anfangs erwähnt habe, besteht zu zwei Dritteln aus Kriegsgeschehen. Und ich fand das immer ein bisschen lame, weil da geht es dann wirklich im Detail darum, welches Boot wie viel versenkt hat und wo das hinverlegt wurde und bla. Also natürlich hatten die eine massive Auswirkungen auf den Kriegsverlauf, vor allem eben zu See. Wie massiv, darauf gehe ich schon noch ein. Aber meine Ausführungen oder das, was ich jetzt eigentlich erzählen möchte, geht nicht so sehr um das U-Boot als Kriegsgerät. Das ist vielleicht so das Endprodukt aus all diesen Entwicklungen, die es so mitgemacht hat, sondern ich möchte mich eigentlich hauptsächlich auf die technischen Entwicklungen und auf die technischen Fortschritte konzentrieren, die es halt gebraucht hat, um ein U-Boot zu dem zu machen, was es heute ist. Genau, das nur vorweg als Disclaimer, ja. Also Krieg ist unumgänglich, wenn es um die Geschichte des U-Bootes geht, leider. Aber es soll jetzt nicht hier die Hauptrolle spielen. Generell wird ja der U-Boot-Krieg für eine neuere Phase des Seekriegs gehalten. Ja, also wenn man an U-Boot denkt, dann denkt man halt an das Boot, denkt man an Zweiter Weltkrieg, denkt an U-96. Aber in der Tat ist es eine der ältesten Methoden, ein feindliches Kriegsschiff außer Gefecht zu setzen. Mhm. Schon die alten Griechen haben Taucher quasi ins kühle Nass geschickt, um beispielsweise bei einer Seeblockade die Ankertaue der gegnerischen Schiffe zu durchtrennen. Und ohne die Ankertaue waren die Schiffe natürlich ein leichtes Opfer für Wind und Wellen, was nicht selten zu deren Zerstörung geführt hat. Mhm. Also die Erfahrung musste zum Beispiel auch schon Alexander der Große während seiner siebenmonatigen Belagerung von Tyros 332 vor Christus machen. Ja, dass seine Belagerungsschiffe da vor diesen Tauchern nicht sicher waren. Und Weißt du was über die Taucher? Ob die, waren die einfach sehr gut im Luftanhalten oder hatten die schon Schnorchel oder irgendwas? Nee, die hatten noch keine Gerätschaften. Ja, also sie sind halt einfach wahrscheinlich im Schutze der Nacht irgendwie unbemerkt hingeschwommen, getaucht. Also ich glaube jetzt nicht, habe ich jetzt auch keine Zeitung gefunden. Mhm. Wenn man es genau nimmt, hat dieser nur wenige Minuten dauernde Einsatz, kann man den als menschlichen Vorläufer moderner Atom-U-Boote betrachten. Ja, und deren Einsatzdauer ist theoretisch unbegrenzt. Und die verfügen über eine Waffe, die eine Reichweite von Tausenden von Kilometern haben. Und die sind halt in der Lage, ganze Städte dem Erdboden gleichzumachen und nicht nur ein Ankertau zu durchschneiden. Aber da beginnt die Geschichte, ja, vor Christus bereits. Ja. Im Jahr 20 vor Christus begnügte man sich dann nicht mehr mit dem Durchtrennen von Ankertauen. Da hatte ein einflussreicher jüdischer Philosoph und Theologe namens Philon von Alexandria die Idee, mit Handbohrern Löcher in den Schiffsrumpf zu bohren und mit Wasser zu fluten. Okay. Und kommen wir noch drauf. Ja. Und am Anfang der christlichen Zeitrechnung, im Jahr 196 nach Christus, stoßen wir bei der Belagerung von Byzanz durch Septimus Severus wieder auf Taucher, die Anker Tower durchtrennt haben. Aber diesmal hat man die Schiffe sogar abgeschleppt und sie von den übrigen feindlichen Schiffen getrennt. Mhm. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie groß die Schiffe damals waren. Wie viele Taucher dann da quasi. Aber scheinbar war das wohl möglich. Ja. Ja. Springen wir ein bisschen in die Zukunft, ins Jahr 1190, in einem deutschen Heldenepos mit dem Titel Salman und Morolf. Nie von gehört. Wird davon, ich auch nicht, wird davon berichtet, wie Morolf sich ein Tauchboot aus Leder baute und sich damit ganze 2 Wochen am Meeresgrund versteckt hielt. Und während dieser Zeit versorgte er sich angeblich über eine lange Röhre mit Luft. In Wirklichkeit ist das aber wahrscheinlich keine besonders praktikable Lösung, weil der gute Morolf ohne ausreichende Luftzufuhr über eine Pumpe wahrscheinlich erstickt wäre. Mhm. Aber wie es halt in Heldenepen so ist. Er hat eine heldenhafte Lunge gehabt und damit konnte er pumpen. Fun Fact, ja, menschliche Lunge ist nicht in der Lage, sich über eine Röhre, die mehr als doppelt so lang wie die Luftröhre ist, mit Luft zu versorgen. Aha. Ohne dass es zu einer übermäßigen Kohlendioxidbildung kommt. Und hat das nur mit Volumen zu tun oder mit Luftdruck? Das hat was mit dem Druck zu tun. Also du schaffst es halt dann nicht mehr mit einem Atemzug, das Kohlendioxid aus dieser Röhre zu befördern. Ja. Also das heißt, ich dachte ja, als Jugendlicher hatte ich immer so Vorstellung, naja, man nimmt einfach einen Schlauch, sorgt dafür, dass das obere Ende oben rausguckt und kann dann unter Wasser rumwandern. Ein Grund, warum das nicht geht, ist eben das Kohlendioxid. Das andere Grund ist natürlich der Wasserdruck, gegen den du ja anatmen musst und wo dir ja heutige Lungenautomaten helfen durch den Druck. Ja. Mhm. Fand ich ein witziges Fun-Fact. Ja, ich muss dann an so ich glaube, es ist Tick, Trick und Track, so lustige Taschenbücher denken. Ich glaube, da kam der Trick auch das ein oder andere Mal vor, dass sie einfach einen langen Grashalm, so einen Schilfhalm genommen haben und dann konnten sie sich... Ja, ich habe komischerweise auch so ein Bild vom geistigen Auge. Ich weiß aber nicht, wie lang der war. Es ist ja alles safe. Ja, also wie gesagt, darf halt nicht mehr als doppelt so lang wie deine eigene Luftröhre sein. Aber die ist ja nicht so super lang, oder? Ich meine, was ist meine Luftröhre? Keine Ahnung, 20 Zentimeter, 30 Zentimeter? Naja, also vom Mund bis zur Lunge. Ich habe keine Ahnung, wie lang die ist. Ja. Habe ich jetzt auch nicht nachgemessen. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Lifehack auf jeden Fall. Nicht irgendwie mit so einem 1 Meter, 1,5 Meter langen Strohhalm in den See gehen, in der Hoffnung, dass man dann nie wieder atmet. Ja, vor allem nicht irgendwie sich vorher mit Blei einschweren oder sowas. Nee, also lass das mal besser sein. Ne? Dann geht's weiter zu Aufzeichnungen des englischen Mönchs Roger Bacon, von 1214 bis 1292 gelebt hat. Und der gilt als einer der ersten modernen Wissenschaftler und in seinen Aufzeichnungen ist die Rede von einem Tauchgerät, mit dem Menschen ohne Gefahr für Leben oder Glieder unter Wasser umherwandeln könnten. Mhm. Ja. Mhm. Und natürlich entwickelte auch kein geringerer als der Künstler und Erfinder Leonardo da Vinci, 1452 bis 1519 hat er gelebt, Ideen für Unterwasserarbeiten. Witzigerweise hat er sich aber geweigert, die Einzelheiten seiner Pläne bekannt zu geben. Denn er, Zitat, traute der bösartigen Natur der Menschen nicht, die dann auch noch auf dem Meeresgrund weiter morden würden. Wie wahr. Ja, das ist fast schon prophetisch, ne? Aber er hat ja auch reichlich Kriegsgeräte entworfen. Also er wird ja. Er war ja selber nicht ganz unschuldig daran, auf neue Weisen alles für die Wissenschaft. Leute umzubringen. Nur für die Wissenschaft. Ja. Ja, wenn man, also das waren so die ersten Gedankenspiele, Erwähnungen in der Geschichte. Grundsätzlich, bevor man sich ja jetzt an die Konstruktion eines Unterwasserfahrzeugs, eines Unterwasserbootes macht, muss man sich ja erstmal den Herausforderungen der Tiefe stellen. Und welche das so sind, habe ich mir mal aufgeschrieben. Also die 3 großen Herausforderungen, die man zu meistern hat oder was man halt überwinden muss, ist zuvor das natürlich mal der Auftrieb. Ja, also jeder kennt das, wenn man einen Körper in eine Flüssigkeit taucht, dann sinkt er, bis er sein eigenes Gewicht an Flüssigkeit verdrängt hat, respektive die seine eigene Dichte an Flüssigkeit verdrängt hat. Und Dichte ist ja der Quotient aus Masse und Volumen eines Körpers. Dieser Zusammenhang wird im Übrigen vom archimedischen Gesetz beschrieben, das Archimedes entdeckt hat, ja, 287 vor Christus bis 212 vor Christus gelebt hat. Und das archimedische Gesetz lautet, für einen Körper, der sich in einer Flüssigkeit oder in einem Gas befindet, gilt, die auf den Körper wirkende Auftriebskraft ist gleich der Gewichtskraft der von ihm verdrängten Flüssigkeits- bzw. Gasmenge. Und für alle Experimentierfreudigen da draußen, das kann man nämlich super, Experimente mitmachen. Also man nehme ein Glas Wasser, macht das Rand voll, man lässt jetzt mal einfach diese Oberflächenspannung außen vor, wirft einen Gegenstand rein und wiegt das Wasser, das überläuft. Mhm. Und das Wasser, das überläuft, ist im Prinzip die Auftriebskraft, die auf den auf diesen Gegenstand wirkt und ist quasi gleich seiner Gewichtskraft. Mhm. Und wenn man jetzt irgendwas mit Luft aufpumpt beispielsweise, dann vergrößert sich sein Volumen und verringert sich somit die Dichte und somit schwimmt er leichter oben, als wenn man die Luft halt rausnimmt. Mhm. Ja, und schon haben wir ein Prinzip verinnerlicht, das für U-Boote sehr, sehr wichtig werden wird, ja, im Laufe der Zeit. Ein zweites großes Problem hat auch mit Luft zu tun, nämlich die Luftversorgung unter Wasser. Ist ja klar, also wenn man da längere Zeit unten bleiben will, dann braucht der Mensch eben eine erneuerbare Frischluftquelle, eben wegen diesem dummen Kohlendioxid, wie das wir ja gerade bei dieser Röhre hier schon kennengelernt haben. Mhm. Und das Dritte, mit dem man mitunter zu kämpfen hat, vielleicht noch nicht so arg in der Anfangszeit, aber halt später dann, ist natürlich der Druck, der unter Wasser herrscht. Der beträgt, also der atmosphärische Druck beträgt ja ziemlich genau ein Bar. Und pro Meter Tiefe steigt der Druck um ein Zehntel Bar, also 0,1 Bar. Das heißt, in 10 Metern Tiefe ist der Druck doppelt so hoch wie über dem Meeresspiegel. Und wenn der Mensch halt längere Zeit höherem Druck ausgesetzt ist, kommt es halt zu einer Stickstoffanreicherung im Blut. Jeder kennt das, ja, oder hat es vielleicht schon mal gehört, tut es hoffentlich nicht. Leidet dann an der Taucherkrankheit, indem es, wenn man dann zu schnell auftaucht, der Stickstoff halt Blasen bildet im Blut und das kann unangenehme Folgen haben. Ja, also merken wir uns, Auftrieb, Luftversorgung, Druck, das sind so die drei großen Feinde, gegen die man zu kämpfen hat. Erst im Jahr 1578, wobei erst ist gut, ja, also bei meinen ganzen Recherchen war ich erstaunt, wie früh die Dinge schon entwickelt wurden, die man heute so kennt in einem klassischen U-Boot, ja, wirst du auch feststellen. Ja, 1578 wird zum ersten Mal in der Geschichte sowas beschrieben, was unserer Vorstellung von einem Unterseeboot entspricht. Der englische Kanonier William Bourne lieferte in seiner Schrift, Achtung, jetzt kommt mein bestes Englisch, "Inventions and uses very necessary for all generals and captains or leaders of men as well by seas as by land." Übersetzt, Erfindungen und Pläne von äußerster Wichtigkeit für alle Generäle und Kapitäne oder Truppenführer zu See und zu Lande. Das ist sehr tief gestapelt. Also ja. Unter dem Titel möchte ich auch gerne all meine Sachen veröffentlichen, was immer ich schreibe, meine Einkaufsliste von größter Wichtigkeit für alle Generäle und alle überhaupt. Ja, sehr, sehr, wie soll ich sagen, war sehr von sich selbst eingenommen offensichtlich. Jedenfalls liefert er in seiner Schrift erstmals eine einleuchtende Erklärung für die Schwimmfähigkeit von Schiffen, und zwar durch die Verdrängung des eigenen Gewichts an Wasser. Und er hatte so die Idee, dass er das Volumen eines Tauchschiffs verringern wollte, und zwar indem er die Seitenwände, die mit gefettetem Leder abgedichtet und verbunden waren, mit Schraubwinden zusammengezogen wurden, womit Bourne eigentlich die Tauchtanks erfunden hat. Und wurden die Seitenwände quasi wieder hinausgedreht, vergrößerte sich das Volumen des Boots und stieg wieder auf. Es gab zwar keinen Beweis dafür, dass dieser William Bourne seine Theorie jemals in die Praxis umgesetzt hat. Dennoch gilt er als einer der ersten oder als der erste U-Boot-Konstrukteur. Also 1578, wohlgemerkt. Ja, ich überlege gerade, was da noch in der Zeit los war. Das war 100 Jahre nach der Französischen Revolution, ne, waren die Leute schon in den USA, ne? Da bin ich furchtbar schlecht in sowas. Ja. Ne? Also ich versuche so gerade irgendwie grob einzuordnen, um mir vorzustellen. Ich habe gerade Hamilton mir angehört, nur die Musik nicht, das Musical angesehen. Mhm. Und das spielt irgendwo in der Zeit. Aber ich lüge jetzt wahrscheinlich. Egal. Ja. Genau, aber ja, schon ziemlich früh, im 16. Jahrhundert ist kam so der erste. Ja. Der erste Funke, wie sagt man dann, Gedanken, wie hieß es? Ja. Die erste große Idee. Wir springen wieder ein bisschen weiter. Dr. Cornelius van Drebbel, der von König Jakob dem Ersten von England zum Hoferfinder ernannt wurde, gebührt die Ehre, das erste funktionierende Unterseeboot gebaut zu haben. Die Idee soll ihm wohl eines Nachts gekommen sein, im Jahr 1623, als er an der Themse entlang spazierte und beobachtet hat, wie Fischer die schweren Fangkästen hinter ihren Booten herzogen. Und wenn die Leinen sich strafften, dann sanken die Boote tiefer ins Wasser. Logischerweise, Kästen sind ja schwer. Und wenn die durchhingen, dann kamen die Boote eben wieder weiter an die Oberfläche. Und dieses physikalische Phänomen hat ihn irgendwie so fasziniert, dass er halt unbedingt wissen wollte, ob es möglich war, ein mit Ruderern angetriebenen Boot durch die Vorwärtsbewegung unter Wasser halten zu können. Mhm. Also da ging es so gar nicht so groß um Ballasttanks oder Tauchtanks oder so, sondern er wollte einfach nur gucken, kann man durch Bewegung ein Gefährt unter Wasser drücken und unter Wasser halten. Und er hat also ein Fischerboot überbaut mit einer Holzkonstruktion. Das sah sehr martialisch aus. Erstes Bild im Übrigen, das es dazu gibt. Und der überzog das Ganze mit mehreren Schichten gefettetem Leder. Und die Ruder, Backboards und Steuerboards wurden durch Ledermanschetten geführt. Also da kam tatsächlich Ruder raus, links und rechts. Ja. Und die Öffnungen hat er so mit Metallstreifen wasserdicht gemacht. Und 1626 dann führte dieser Cornelius van Drebbel dem König Jakob sein Tauchboot auf der Themse erfolgreich vor. Und mit Hilfe des nach unten geneigten Vorderdecks, das als so eine Art Tauchbrett fungierte, und ein paar zusätzlichen Wasserballasttanks aus Ziegenleder, also hat einfach noch ein bisschen Gewicht dran draufgeladen, konnte das Boot tatsächlich auf eine Tauchtiefe von 3,60 Meter gebracht werden. Und da gibt es eine Lithografie von diesem Ereignis. Ja, das dürftet ihr jetzt sehen, hoffentlich im Podcast-Client. Das sieht aus wie irgendwie so Nessie auf Ausflug in der Themse. Ja, das sieht wirklich aus wie so ein komischer, unförmiger, dicker Fisch, der so auf jeder Seite 6 Beine rausstreckt, was dann die Ruder sind. Genau. Und ist halt nicht vollständig unter Wasser, aber ein Großteil halt unter Wasser. Nee, der war vollständig unter Wasser. Dann. Vollständig, ja. Okay, dann da habe ich das nur auf der Abbildung, ist das dann. Also der hat quasi im Prinzip ja nur durch den Vorwärtstrieb genug Abtrieb erzeugt, durch die Aerodynamik kann man nicht sagen, Akkordynamik, um das Ding halt unter Wasser zu drücken. Ja, das war 1626. 1653 baute der Franzose de Sons in Holland ein Unterseeboot, das in seiner Form einer würfelförmigen Kiste glich, an die vorne und hinten längliche Pyramiden mit rechteckiger Grundfläche anschlossen. Mhm. Auch hier gibt's wieder ein Bild. Du kannst mal nach Rotterdamer Schiff googeln, um dir ein Bild anzugucken. Angetrieben wurde dieses Rotterdamer Schiff durch ein in der Mitte montiertes Schaufelrad und durch die Bootsmitte liefen massive Holzbalken mit Eisenbeschlägen. Und mit dieser Art Rammsporn konnte ein Gegner knapp unter der Wasserlinie gerammt und dadurch versenkt werden. Leider hat das Boot über einen so wirkungslosen Antriebsmechanismus verfügt, also dass alle Versuche fehlgeschlagen sind. Dusson war gescheitert, hatte aber das erste Unterseeboot für den Kampf gebaut. Ich finde es schön, dass hier steht, dass das Rotterdamer Schiff ist für den vollständigen Namen. Das heißt Rotterdamer Schiff, das die Engländer unter Wasser vernichten wird. Ja, genau. Ja, damit konnte man halt Dinge rammen. Ja. Mhm. Das Prinzip der Ballastwassertanks wurde zum ersten Mal im Jahr 1680 in Entwürfen des italienischen Physikers, Mathematikers und Astronoms Giovanni Alfonso Borelli gefunden. Und der beschreibt in seinen Aufzeichnungen große Lederflaschen, die an Öffnungen am Schiffsboden befestigt waren. Mhm. Und diese sollten quasi die Wasserverdrängung des Bootes regulieren und es zum Schwimmen und zum Sinken bringen. Auch da gibt es eine Zeichnung von. 1772, ja, fast 100 Jahre in der Zukunft, also nicht in der Zukunft, 100 Jahre später, wurde im Steinhuder Meer das erste Unterwasserfahrzeug in Deutschland getestet. Es bestand aus Holz und hatte die Form eines Fisches, weshalb es den Namen Hecht erhielt. Mhm. Und mit dem Boot wurde etwa 12 Minuten getaucht, da habe ich eine Abbildung gefunden. Das ist eine zeitgenössische Darstellung, die sieht eher aus wie ein Fantasie-Untersee-Ungeheuer, Tiefsee-Ungeheuer, aber es ist quasi eine zeitgenössische Darstellung dieses Unterseebootes. Ja, immerhin 12 Minuten. Das heißt, das Hauptproblem, womit sie alle noch gekämpft haben, war der Auftrieb, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Weil jetzt erst diese Ballasttanks dann relativ frisch erfunden wurden. Dann. Gar nicht so sehr. Ja, nee, das mit dem Auftrieb hatte man schon hatte man schon im Griff. Was man, glaube ich, nicht im Griff hatte, war Antrieb. Ja, das habe ich jetzt nicht genannt als das Feind der Tiefe. Ja, also es ist, aber der Antrieb war schon, Problem, ja. Du kennst doch die Geschichte vom Hasen und dem Igel, oder? Ja, wobei ich neulich dran gedacht habe und mir gar nicht mehr richtig klar war, was da eigentlich die Moral war. Und ich weiß nur, dass die ein Wettrennen machen. Und ja, der Igel irgendwie schlauer ist als der Hase, aber ich weiß nicht mehr, wie er das gemacht hat. Egal, das wollte ich jetzt als mehr oder minder holprige Überleitung nehmen zu einer Geschichte, die ich dir erzählen möchte, und zwar von von der Schildkröte und dem Adler. Mhm. Und zwar fand am 6. September 1776 wurde zum ersten Mal in der Geschichte ein Schiff von einem Unterseeboot angegriffen. Es ist jetzt eine bisschen ausführlichere Geschichte, aber ich fand die so kurios, dass ich da jetzt ein bisschen detaillierter drauf eingehe. Und zwar fand das Ganze in Nordamerika statt, im Hafen von New York. Und da haben britische Kolonisten mit ihrem Unterseeboot namens Turtle Lord Howe's Flaggschiff, die Eagle, angegriffen. Also Turtle versus Eagle. Angefangen hat das Ganze mit den Experimenten eines jungen, hervorragenden Wissenschaftlers namens David Bushnell oder Bushnell, der Schießpulver unter Wasser zur Explosion bringen wollte. Und seine Experimente haben dann zu der Erfindung einer durch einen Uhrwerkmechanismus gezündeten Unterwassermine geführt. Also gar nicht so unspektakulär. Ja, und als Transportmittel für diese seine 68 Kilogramm schwere Mine sollte ein Unterseeboot dienen, das Bushnell unter absoluter Geheimhaltung auf einer Insel im Connecticut River baute. Die Turtle, die wegen ihrer eiförmigen Bauweise so genannt wurde, hatte eine Länge von 2,3 Metern, eine Höhe von 2,4 Metern und eine Breite von 1,2 Metern. Und die sah von der Seite tatsächlich aus wie so ein Ei. Also gerade größer als so ein stehender Mensch. Genau. Ne? Also wenn man sich das vor Augen führt, ist nicht viel Platz. Gebaut war die aus Eichenplanken und die wurden durch Eisenringe fest zusammengezogen. Und und ein Balken im Bootsinneren diente als Sitz und zusätzliche Rahmenverstärkung. Die Turtle bot also gerade mal genug Platz für einen einzigen Navigator und der Luftvorrat reichte für 40 Minuten unter Wasser. Aufgetaucht konnte der Navigator durch ein Bullauge gucken, wohin er fuhr, und unter Wasser stand ihm zur Steuerung des Boots ein mit Phosphor beschichteter Kompass zur Verfügung. Also mit anderen Worten, da unten war es dunkel wie in einem Pferdehintern. Ja. Die Luft wurde durch Ventilatoren erneuert, die sich zu drehen begannen, sobald die Turtle an die Oberfläche auftauchte. Zur Verringerung des Auftriebs seines Unterseeboots verwendete Bushnell 408 Kilogramm schwere Bleigewichte, eine Kette mit einem Gewicht von 90 Kilogramm, die im Notfall schnell abgeworfen werden konnte, sowie einen kleinen eingebauten Ballastwassertank. Das Ventil zum Fluten des Ballastwassertanks wurde mittels Fußpedal bedient und zum Entleeren dienten zwei Lenzpumpen aus Messing. Für die Auf- und Abbewegung und die Vor- und Rückwärtsbewegung war die Turtle mit zwei handzukurbelnden Propellern ausgerüstet, von denen einer vorne und der andere oben angebracht war. Mit einem von Hand zu bedienenden Steuerruder konnte das Unterseeboot geradeaus oder auch seitwärts gelenkt werden. Die Turtle sollte sich dem Ziel unbemerkt nähern, dann genügend Ballastwasser einlassen, um direkt unter das Angriffsziel zu gelangen. Dann musste die Turtle ihr Gewicht so weit verringern, dass sie aufstieg und sich gegen die Bordwand des feindlichen Schiffs drückte. Dann musste eine Schraube durch eine Metallröhre in die Schiffsplanken gebohrt werden. Die Schraube war über eine Leine mit der Mine verbunden und der Navigator des Unterseeboots hatte quasi die Aufgabe, dann die Leine zu lösen, sobald die Schraube fest eingedreht war, sodass er sich noch vor der Explosion in Sicherheit bringen konnte. Die direkt dann an der Wasserlinie des Schiffs treibende Mine würde dann durch den Uhrwerksmechanismus zum Zünden gebracht. Und die 68 Kilo Ladung sollte wohl ein ausreichend großes Loch in das Schiff reißen, um es zum Sinken zu bringen. Also nachdem ich dir das jetzt alles erzählt habe, kannst du dir vorstellen, dass das eine ziemliche Plackerei gewesen sein muss, dieses Ding zu navigieren. Ja. Ich setze es mal in Anführungszeichen. Du hast vielleicht ein Bild vor Augen. Ja, ich habe mir nebenbei so eine schematische Zeichnung angeguckt, die perfekt erklärt hat, was. Und demnach konnte eben nur ein Mann mit außergewöhnlicher Stärke dieser Aufgabe gewachsen sein, die Bushnell zu seinem eigenen Bedauern nicht erfüllte. Und so warb er den 27-jährigen Sergeant Ezra Lee an, der gerade von einem gefährlichen Einsatz gegen die im Hafen von New York liegende britische Flotte zurückgekehrt war. Also der setzt sich in dieses Ding, in dieses Unterwassergefängnis. Im Schutz der Dunkelheit steuerte Lee auf sein Ziel, also die Eagle, zu, musste aber schon bald feststellen, dass sich irgendjemand, den er wahrscheinlich mehrfach verflucht hat, mit den Gezeiten verrechnet hatte. Und so versuchte er sich über eine Stunde lang dem feindlichen Schiff zu nähern. Über Wasser natürlich noch. Ja. Was ihm schlussendlich gelang. Ja. Eine Stunde strampeln, drehen, kurbeln, ja, was auch immer. Er tauchte tatsächlich unter das britische Flaggschiff und versuchte eben diese Schraube in diese Schiffsplanken zu bohren. Leider musste er dann feststellen, dass er auf die Eisenverstärkungen beim Steuerruder der Eagle gestoßen war und die Schraube da halt nicht greifte. Inzwischen war halt auch der so starke und wagemutige Lee am Ende seiner Kräfte und es ging ihm allmählich die Luft aus und deswegen blieb ihm halt nichts anderes übrig, als sich in Sicherheit zu bringen. Dummerweise ist es bereits Tag geworden. Und so ist sein seltsames Gefährt halt von einem der Wachboote gesichtet worden, die ihre Runden um diese britische Flotte zogen. Ja. Dieses Wachboot hat sofort die Verfolgung aufgenommen Doch der Liebe war noch so geistesgegenwärtig und ist also untergetaucht und hat diese Mine losgelöst, die vor den Augen der verblüfften Blaujacken explodiert ist. Also in taktischer Hinsicht war dieser Lee zwar gescheitert, aber er erzielte trotzdem einen großen strategischen Erfolg, denn die britische Flotte hob daraufhin die Blockade auf. Und die Welt hatte soeben den ersten U-Boot-Angriff in der Geschichte erlebt. Also wenn ihr dieses Bild dieser Turtle vor euch habt, ist diese Geschichte gleich nochmal doppelt so absurd, ja, weil dieses Ding einfach, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie dilettantisch das auch aus heutiger Sicht aussieht, aber es funktioniert. Ein dickes Holzfassei. Ja. Ein einsamer Typ da drin, der sich zu Tode rackert, weil wenn man sich vorstellt, sich mit so Handkurbeln vorzubewegen, wie anstrengend das ist und vor allem, wie, was das für eine unangenehme, sich wiederholende Anstrengung ist. Ne? Es ist halt nicht in ein Fahrrad reintreten oder so, sondern es ist mit der Hand irgendwie so kurbeln. Also nicht, nicht ergonomisch. Nein, sicher nicht. Ja, aber ich fand es echt kurios. Ja, und es ging halt dann noch alles schief, was schief gehen kann. Ja. Ja. Murphy's Law. Und trotzdem war es ein Erfolg irgendwie. ja, du hast ja die ganzen Entwürfe, die wir bislang so, von denen wir bislang so gehört haben, das waren ja alles Holzkonstruktionen, Holz und Leder und sowas. Und das erste metallene Unterseeboot war die im Jahr 1800 im Auftrag der französischen Regierung gebaute und von dem Amerikaner Robert Fulton entworfene Nautilus. Mhm. Und deren Rumpf bestand aus mit Kupferblech überzogenen Eisenspanten und der Auftrieb wurde mittels Pumpen reguliert. Bei Überwasserfahrt wurde die Nautilus mit einem Segel angetrieben und im Tauchgang mit einem handgekurbelten Propeller. Da waren wir wieder beim Antriebsproblem. Sie war mit einer lösbaren Sprengladung bewaffnet und bei Versuchen im Hafen von Le Havre, Le Havre heißt doch eigentlich der Hafen, oder? Ja. Im Hafen der Hafen blieb die Nautilus in einer Tiefe von 7,5 Metern eine Stunde lang unter Wasser. Immerhin. Auch hier gibt es ein Bild von der Entwurfszeichnung von der Nautilus. Am 18. Dezember 1850, also 50 Jahre später, ließ der bayerische Artillerieunteroffizier Wilhelm Bauer in Kiel das erste in Deutschland gebaute U-Boot, den sogenannten Brandtaucher, zu Wasser. Da er den unter enormem Kostendruck bauen musste, hat er auf den Einbau von Tauchzellen verzichtet. Dummerweise. Und er wollte halt einfach das Boot durch Fluten von Wasser tauchen. Einfach Wasser reinlassen auf gut Deutsch. Beim ersten Tauchversuch am 1. Februar 1851 in der Kieler Innerförde verschob sich jedoch der Ballast nach Achtern, wobei das geflutete Wasser ebenfalls ins Heck floss. Ja, dumm gelaufen. Ja. Das Boot sackte daraufhin durch und weiteres Wasser drang durch die Nähte der Außenhaut und die Einstiegsluke. Und das Boot sank bis auf den Grund in 7 Metern Wassertiefe. Die dreiköpfige Besatzung, unter ihnen auch der Erbauer Wilhelm Bauer, wartete, bis der Innendruck so groß war wie der Außendruck, was wahrscheinlich schon eine enorme, Beherrschung und Ruhe bedarf, öffnete dann die Einstiegsluke und trieb an die Oberfläche, wo sie gerettet wurde. Das ist ja das Prinzip, dass wenn man irgendwie mit dem Auto ins Wasser fährt, dass man halt wartet, also die Fenster runterdreht und wartet, bis das mit Wasser vollgelaufen ist, weil man sonst die Tür nicht aufkriegt. Mhm. Der verunglückte Brandtaucher, der wurde erst im Jahr 1887 dann geborgen, also über 30 Jahre später, und der steht heute im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden. Und ein Modell davon kann man sich auch im Deutschen Museum in München angucken. Und ein Modell des Bugs gibt es in Originalgröße im Kieler Schifffahrtsmuseum zu bewundern. Dann gibt es noch ein historisches Ereignis, und zwar die H.L. Hunley, auch als CSS Hunley bezeichnet, war eines von mehreren Kleinst-U-Booten, die während des amerikanischen Bürgerkriegs von der Südstaatenmarine gebaut wurde. Und das war das erste Unterwasserfahrzeug der Kriegsgeschichte, dem es gelang, ein feindliches Schiff tatsächlich zu versenken. Mhm. Also nicht so wie die Turtle, die im Prinzip den Gegner ja nur erschreckt hat, sondern die haben es geschafft, es zu versenken. Also am 17. Februar 1864 griff die H.L. Hunley die USS Housatonic an, die als Teil einer Blockadeflotte der Nordstaatenmarine Fort Sumter und die Hafenstadt Charleston in South Carolina abriegeln sollte. Das Kriegsschiff wurde tatsächlich versenkt, aber leider auch die H.L. Hunley. Die konnte erst 136 Jahre nach ihrem Verschwinden im Jahr 2000 geborgen werden. Das Boot sank aufgrund der durch die Explosion des eigenen Spirentorpedos hervorgerufenen tödlichen Verletzung der Besatzung. Ein Spirentorpedo, kannst du dir ungefähr vorstellen, was das ist? Eine Spier ist halt ein Speer, also es ist halt ein sehr langer Fortsatz, an dessen Ende halt eine Sprengladung hängt. Ah, okay. Das heißt, du musst also mit deinem Boot so nah ran an dein Ziel, wie es dieser Speer oder dieser Fortsatz erlaubt. Und dann entweder verhakt sich dann diese Sprengladung oder klebt die dann fest und du machst dich aus dem Staub und es wird dann halt vom Boot aus über eine Zugleine oder sonst irgendwas gezündet. Und wie du dir vorstellen kannst, ist das nicht ganz ungefährlich für den Angreifer, wenn man es eben nicht schafft, rechtzeitig wegzukommen. Und so erging es auch der H.L. Hunley, die es aber immerhin geschafft hat, den Gegner mit zu versenken. Das war den Insassen bestimmt ein schwacher Trost. Ja. Und jetzt fragst du dich natürlich, naja, nach so vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten der Ackerei, der Unterwasserackerei und des Kurbelns, wann denn nun das erste maschinengetriebene Unterseeboot auf den Plan kommt? Ja, du musst nicht länger warten. Das war im Jahr 1863. Und zwar war das Unterseeboot Le Plongeur, das von der französischen Marine in Dienst gestellt wurde. Der Taucher. Ja, genau. Und der Entwurf geht auf einen Vorschlag des französischen Kapitäns Simeon Bourgeois zurück. Und der plante, die britische Seeherrschaft mit Hilfe von U-Booten zu brechen. Der Bau begann 1860 unter der Leitung des Marineingenieurs Charles Brun in Rochefort. Die erste Testfahrt fand 1863 statt. Die Plongeur war immerhin 43 Meter lang und verdrängte 426 Tonnen. Das Boot hatte eine Besatzung von 12 Mann und die Besonderheit war eben der Antrieb. Und als Antriebsmittel diente Druckluft, die in einer Kolbenmaschine entspannt wurde. Die Druckluft wurde in 23 Behältern mit einem Gesamtvolumen von 153 Kubikmetern bei einem Druck von 12 Bar vorgehalten. Die Drucklufttanks nahmen einen Großteil des Bootes ein und waren der Grund für ihre zu der Zeit sehr große Konstruktion. Weil die Druckluftmaschine gab immer eine Leistung von 80 PS. Mhm. 60 kW. Jetzt habe ich mich dann nämlich gefragt, weil zu dem Zeitalter waren ja eigentlich Dampfmaschinen so der Industriestandard. Aber eine Dampfmaschine in einem U-Boot ist halt schon problematisch von Größe und Betrieb und allem. Naja, vor allem die Hitze. Also du produzierst ja Abgase. Ne? Das U-Boot konnte immerhin bei einer Geschwindigkeit von 4 Knoten, also 7,5 km/h, bis zu 5 nautische Meilen, also 9 Kilometer weit fahren. Und die Druckluft wurde auch genutzt, um die 53 Kubikmeter großen Ballasttanks auszublasen. Also da waren auch bereits Ballasttanks an Bord. Also dieses Problem mit dem Auftrieb hatte man da schon im Griff. Und die Bewaffnung bestand auch aus einem Spirentorpedo, auch nicht das Gelbe vom Ei. Also dieser Spirentorpedo, der wurde übrigens erstmals im Sezessionskrieg eingesetzt und war halt eben, wie ich schon sagte, für das angreifende U-Boot nicht weniger gefährlich als für das angegriffene Schiff. Leider hatte die Plongeur halt eine sehr geringe Reichweite und war somit auf die Hilfe eines dampfgetriebenen Begleitschiffs angewiesen, welches das U-Boot mit Druckluft versorgen und in das Operationsgebiet schleppen sollte. Mhm. Aber immerhin, ich meine, es hat einen Aktionsradius von, sagen wir mal, 4,5 Kilometern, dann muss ja auch wieder zurückkommen. Oder 9 Kilometer in der Hoffnung, du versenkst das Ziel und dein Begleitschiff kann dich holen kommen. Irgendwie so, ne? Mhm. 1865, nächste Station, die Submarine Explorer war ein von dem deutschen Amerikaner Julius Kröll gebautes U-Boot. Und da es das erste U-Boot war, das aus eigener Kraft wieder auftauchte, gilt es als das erste funktionsfähige U-Boot der Welt. Das erst 2001 identifizierte Wrack liegt heute am Nordstrand der unbewohnten Insel San Telmo, Panama. Und aufgrund der starken Korrosion ist eine Bergung leider nicht mehr möglich. Also es liegt da einfach so rum, gibt es auch ein Bild von. Das Ding war 12 Meter lang, 30 Tonnen schwer, wurde mit Muskelkraft angetrieben. Ja. Und im Gegensatz zu anderen Modellen seiner Zeit besaß das Boot einen modernen stromlinienförmigen Rumpf und lag aufgrund seines massiven Kiels aus Schmiedeeisen sehr stabil im Wasser. Und das Boot hat ein System von Ballastkammern für das Tauchen und Presslufttanks für das Auftauchen. Und außerdem wurde ein Druckausgleich ermöglicht, durch welchen mittels dreier Luken im Boden das Arbeiten auf dem Grund möglich war. Und die Atemluft war für 4 Stunden vorhanden und es konnte 40 Meter tief tauchen. Das Fahrzeug hatte einen sehr fortschrittlichen Tauchmechanismus, der im Prinzip noch heute von modernen U-Booten genutzt wird. 1865. Haben die irgendwas damit Besonderes gemacht, dass sie im Grund was machen konnten? Das klingt ja fast schon so, als hätte man das für quasi zivile Zwecke einsetzen können. Ne? Irgendwie ich weiß es gar nicht, habe ich jetzt gar nicht geguckt. Ja. Es waren halt im Boden waren auf beiden Seiten 3 Ventile aus Messing angebracht, die man von innen bedienen konnte. Und wenn man die geöffnet hat, gelangte halt mehr Wasser in die äußeren Tauchkörper der Doppelhülle. Und war die gewünschte Tiefe erreicht, schloss man die Ventile. Und wollte man auftauchen, wurde Luft aus einer Pressluftkammer in den Tauchkörper eingelassen. Und diese Luft wurde vor dem Tauchgang von einer kleinen Dampfmaschine in die abgedichteten Luftkammern gepresst. Mhm. Also ganz klassischer Tauchmechanismus, wie man ihn heutzutage noch in U-Booten vorfindet und in vielen Generationen nach denen, die jetzt nach diesem. Ja. Mhm. 26. November 1879 war der Stapellauf der Resurgam 2, des ersten Unterseebootes mit Dampfantrieb. Und das wurde von dem Engländer Reverend George William Garrett im Auftrag der britischen Marine gebaut. Und sie hatte eine Länge von 13,72 Metern, einen Durchmesser von 3 Metern und 30 Tonnen Gewicht und kostete 1538 Pfund. Was auch immer ihr mit dieser vollkommen sinnlosen Information anfangen könnt. Ich habe nicht mal nachgeguckt, was das rezensionsbereinigt ist. 3 Besatzungsmitglieder an Bord, Propeller am Heck, von der Dampfmaschine mit geschlossenem Kreislauf angetrieben und basierend auf dem Dampfspeicher des amerikanischen Erfinders Emil Lamb. Mhm. Emil Lamb, also Lamm wie das Lamm. Im aufgetauchten Zustand wurde der Dampfkessel beheizt und überhitzter Dampf in Dampfspeicher gespeichert. Und zum Untertauchen musste das Feuer natürlich gelöscht und der Schornstein umgeklappt werden. Das Ding hat einen Schornstein, ja. Und mit dem gespeicherten Dampf sollte sich das U-Boot dann bis zu 4 Stunden mit einer Geschwindigkeit von 2 Knoten fortbewegen können. Und 2 Knoten ist halt echt nicht schnell. Ja, also wir haben 4 Knoten sind 7,5 kmh. der kann sich auch treiben lassen. Ja. Ja, oder wenn ein bisschen Strömung in die falsche Richtung kommt, dann war's das, ne? Ja. Dann bewegst du dich heute nicht irgendwo. Also der war zwar jetzt nicht sehr erfolgreich mit seinen Versuchen, dieser Garrett, aber er erweckte die Aufmerksamkeit des schwedischen Maschinengewehrerzeugers Thorsten Nordenfeld. Und der hat 1885 mit der Nordenfeld 1 sein erstes dampfgetriebenes Unterseeboot gebaut, das 61 Tonnen schwer war und als erstes mit dem sogenannten Whitehead-Torpedo ausgerüstet war, der aus einem innenliegenden Torpedorohr abgefeuert werden konnte. Ein kleiner Ausflug, wie gesagt, ich werde mich jetzt nicht lange mit Kriegsgerät aufhalten, aber diese Torpedos waren dann doch ein ziemlich interessantes Ding. Also man muss sich vor allen Dingen vorstellen, dass das Abschießen von Torpedos eine extrem lästige Angelegenheit war für das Boot selbst, weil es natürlich extrem instabil wurde. Also die Stabilität war ein ganz großes Problem, das erst viele Jahre später wirklich gut gelöst wurde. Robert Whitehead war der Leiter einer Maschinenbaufirma im damals österreichischen Fiume. Einer seiner größten Kunden war die österreichische Marine. Ja, die hatten eine Marine. Das Geniale an Whiteheads Torpedo war das sogenannte Geheimnis, ja, in Anführungszeichen, ein automatisches Tiefensteuergerät, das auf einem Druckventil basierte, dem eine auf die gewünschte Tiefe einstellbare Feder entgegenwirkte. Also konnte die Tiefe halten. Der hat, also 1875 hat er seine Torpedos mit gegenläufigen Propellern verbessert, damit sie besser aufrecht bleiben. Und 20 Jahre später hat er dann noch einen Kreisel eingesetzt, um ein genaues Richtungssteuern zu erreichen. Natürlich, also die Torpedos sind älter als deren Einsatz quasi in U-Booten. Diese Whitehead-Torpedos kamen eben bei einer zunehmenden Anzahl von Überwasser-Torpedobooten zum Einsatz und fanden bei zahlreichen Marinen der ganzen Welt reißenden Absatz. Ja, also da ging es noch überhaupt gar nicht um U-Boote. Erst ab dem Bau dieser Nordenfeld 1, und deswegen habe ich dieses U-Boot erwähnt, war die Verbindung von Unterseebooten und Torpedos unvermeidlich. Und der Kurs war eben vorgegeben, um dann mit dieser Waffe das Potenzial des Unterseeboots in einem, wie es heißt, verblüffendem Ausmaß für die Seekriegsführung zu erschließen. Ja, also diese Hochzeit zwischen ehemals für Überwasser Torpedoboote eingesetzten Torpedos und einem Unterseeboot wurde eben dieser Nordenfeld 1 1885 vollzogen. Finde ich faszinierend gerade. Ich gucke mir gerade auch noch ein paar Schnittbilder und sowas davon an, so Zeitdiagramme. Und man kennt ja so die typische Torpedoform, ne? So ein langgezogener Zylinder und hinten ist dann quasi so ein Antrieb dran mit den Propellern und zum Leitwerk. Und wenn man denkt, so locker so die Hälfte des Volumens von so einem Torpedo ist halt nur der Drucklufttank. Man würde jetzt denken, das Ding ist irgendwie vollgepackt mit Sprengstoff oder was weiß ich, ne? Aber es ist nur der Drucklufttank, der quasi den eigentlichen Antrieb darstellt, zumindest bei diesen alten klassischen Torpedos. Keine Ahnung, wie das heutzutage ist, bestimmt Batterien und elektrischen, weiß ich nicht was, aber ja. Also was ich jetzt nicht in meinen Aufzeichnungen habe, was ich aber behalten habe, weil ich so interessant fand, ist natürlich der Fakt, dass du als torpedoabschießendes U-Boot sehr gut daran tust, dass vom Torpedo hinterlassene Loch im Sinne von Luft sehr schnell mit Wasser zu füllen, damit dein U-Boot halt nicht, dass auf Kurs bleibt oder halt nicht irgendwie ins Schlingern gerät. Und das hatten sie halt lange Zeit nicht im Griff. Also dieses Rohr wurde ja geflutet, aber du musst das Volumen des Torpedos quasi sofort und möglichst schnell ausgleichen, damit du halt nicht anfängst zu kippen. Damit du nicht anfängst zu kippen. Und die U-Boote damals waren halt nicht so riesig, als dass sich das nicht ausgewirkt hätte. Ja. Ja, also es war wohl eine ziemlich bockige Angelegenheit, einen Torpedo abzuschießen. Auch sehr ungenau, lange Zeit ist, also da gibt's, würde jetzt auch zu weit führen. Also die Torpedoentwicklung an sich finde ich hochinteressant. Ja. Ja, aber um das geht's ja heute nicht. Ich habe versprochen, es geht nicht viel um Kriegsgerät. Die Jume Nord, was französisch sinngemäß für den Zitadel steht, war 1888 nach der Plongeur das zweite U-Boot der französischen Marine und genau wie die etwa zur selben Zeit gebaute und getestete spanische Peral war das Boot mit dem damals neuartigen Elektromotor ausgestattet. Mhm. 1888. Wir sind immer noch im 19. Jahrhundert. Also das fand ich so unfassbar. Ja. Ja. Beide Schiffe waren die ersten einsatzfähigen, elektrisch angetriebenen U-Boote der Welt. Das 17,8 Meter lange Einhüllenboot, also die die Jume Nord, verdrängte getaucht 31 Tonnen. Die von 564 Blei-Akkumulatoren gespeiste elektrische Hauptmaschine gab eine Leistung von 55 PS an einen Verstellpropeller ab und das Boot erreichte aufgetaucht eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 7 Knoten, immerhin 13 km/h, und leider aufgrund des hohen Strömungswiderstandes unter Wasser lediglich eine Geschwindigkeit von etwas mehr als 4 Knoten, ungefähr 8 km/h. Reichweite immerhin über Wasser 65 Seemeilen, 120 Kilometer, getaucht 25 Seemeilen, 46 Kilometer. Nicht schlecht. Ja, weißt du was, wie sie es dann mit der Luft gemacht haben zu dem Zeitpunkt? Also wir haben jetzt einen elektrischen Antrieb. Kommen wir noch zu. Okay. Also ich habe das mit der Luft so ein bisschen nachgestellt, weil, sagen wir mal so, bis zu dem Zeitpunkt war das ganz klassische Auftauchen, Luft schnappen, abtauchen. Ja, aber da habe ich noch mal ein bisschen was rausgesucht, wie sich das entwickelt hat. Es gab aber noch eine Neuerung an Bord der Gymnote und auch an Bord der Peral. Und zwar das Periskop. Hm. Das Periskop oder Seerohr, nicht zu verwechseln mit Seerohr. Also Seerohr mit S-E-H im Sinne von Sehen, nicht wie die See. Ja. Vereinfacht auch Wallgucker, ist ein optisches Instrument zur parallelen Verschiebung des Strahlengangs. Die Erfindung geht zurück auf Johannes Hevelius, der sie 1647 in seinem Druckwerk Selenographia Sive Lunae Descriptio unter dem Namen Polemoskop veröffentlichte. Und Captain Arthur Krebs adaptierte 1888 und 89 zwei feste Periskope auf dem französischen Versuchsunterseeboot Gymnote. Hm. Fest, stehend. Der spanische Erfinder Isaac Peral, also eben dieses, naja, Schwester-U-Boot kann man nicht sagen, ja, Konkurrenz-U-Boot, rüstete sein U-Boot ebenfalls mit einem festen, nicht einziehbaren Periskop aus. Und naja, wie so ein Periskop funktioniert, glaube ich, muss ich nicht groß erklären. Ne? Über Umlenkspiegel kann man halt auf deinen unten reingucken und oben rausgucken. Ja. Super. Kann über Mauern weggucken, ja, oder über. Deswegen heißt es auch Wallgucker. Ja. Peral entwickelte übrigens auch ein primitives Gyroskop für die U-Boot-Navigation und leistete Pionierarbeit bei der Fähigkeit, Torpedos abzufeuern, während er untergetaucht war. Aber es ist nur eine Randnotiz, ja, dass dieser Peral da noch ein bisschen zusätzlich was geleistet hat. Die Erfindung des zusammenklappbaren Periskops für den Einsatz in der U-Boot-Kriegsführung wird gewöhnlich Simon Lake 1902 zugeschrieben. Lake nannte sein Gerät das Omniskop oder Skalomniskop. Also das war nur wenige Jahre später, also 3 Jahre später hat er das erfunden. Tja. John Philip Holland, ein amerikanischer Lehrer irischer Abstammung und genialer Erfinder, war den Engländern feindlich gesinnt und von der Idee besessen, Unterseeboote zur idealen Angriffswaffe gegen die verhasste königliche britische Marine zu machen. Sein erstes U-Boot, die Holland 1, wurde 1877, also wir machen jetzt einen kurzen Zeitsprung zurück, bei Albany City Iron Works in Albany gebaut. Und obwohl der Motor viel zu klein war, hat das Ding bei Testfahrten überzeugt. Ja, also die Fenia, das ist eine Geheimorganisation ethnischer Iren, die für den irischen Unabhängigkeitskampf gegründet wurde. Fenias, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Als zweites Boot entstand die Fenian Ram, also daher auch der Name, chronologisch auch als Holland II bekannt. Und die wurde am 3. Mai 1879 bei Delameter Iron Works in New York auf Kiel gelegt und lief im April 1881 vom Stapel. Und dieses zigarrenförmige Boot verdrängte schon 19 Tonnen und war mit einer Druckluftkanone ausgestattet. Das Geschütz war also modernen Torpedo-Ausstoßrohren nicht ganz unähnlich und verschoss Projektile auf rund 50 Meter. Die entscheidende Neuerung des Konzepts war aber, dass das Boot die untertauchende Kraft nicht wie bei den bisherigen Entwürfen rein von Ballasttanks bereitgestellt bekommen hat, sondern es besaß beim Tauchen einen leicht statischen Auftrieb. Und somit ist es lediglich dann abgetaucht, indem Tiefenruder dem Boot beim Vorwärtsbewegen einen dynamischen Abtrieb gaben. Also somit die Kombination von dem, was damals dieses Boot auf der Themse gemacht hat, und klassischen Ballast. Es ist Ballasttanks. Ist ein Tiefenruder sowas dann wie so ein Flugzeugflügel oder? Ja, ganz genau das Gleiche. Exakt das Gleiche. Nur quasi umgedreht, dass es nicht nach oben drückt, sondern nach unten. Ja. Holland hat insgesamt 5 Prototypen gebaut und hat viel Lehrgeld gezahlt, ging aber Ende des 19. Jahrhunderts schließlich als der Vater des modernen Unterseeboots hervor. Und die USS Holland war sein 6. U-Boot, war 1897, und jetzt sind wir wieder chronologisch richtig, also nach den französischen, nach der Gymnote, 1897 war das erste U-Boot, das offiziell von den Vereinigten Staaten in Dienst genommen wurde. So, und jetzt machen wir eine kurze Pause und jetzt lässt du mal Revue passieren, was jetzt alles in einem Jahrhundert erfunden wurde. Ja, wir sind jetzt alle noch, wir sind jetzt immer noch im 19. Jahrhundert und es ist alles da, wo es ein U-Boot braucht. Das finde ich voll krass. Ja. Du hast deine Ballasttanks, du hast ein Periskop, du hast einen Tiefenruder, du hast einen maschinellen Antrieb und du hast Torpedos. Perfekt. 1897. Ja, alles da und alles, ja. Ich meine, ne, kurz vor 1900, aber es ist irgendwie, ja, in meinem Kopf eigentlich erst so 40, 50 Jahre später so richtig alles zusammengekommen, ne? Aber das ist damals schon quasi. Weil, also just in time quasi für den Ersten Weltkrieg. und das heißt ja. Also, diese im Laufe eines guten Jahrhunderts entwickelten U-Boot-Techniken wurden halt zunehmend verbessert und gipfelten dann im Seekrieg des Ersten Weltkriegs. Und das war mir nicht bewusst, welche Ausmaße der Seekrieg des Ersten Weltkriegs bereits hatte. Ein Beispiel, ja. Und wie gesagt, ich halte mich mit solchen Zahlen zurück, aber ich finde, es verdeutlicht ungemein, welche Rolle U-Boote im Ersten Weltkrieg gehabt haben. Insgesamt versenkten 380 in Dienst gestellte deutsche U-Boote, also nur deutsche U-Boote, neben vielen Kriegsschiffen 5.554 alliierte und neutrale Handelsschiffe mit 12.191.996 Bruttoregistertonnen. Also es gab schon quasi schon im Ersten Weltkrieg einen von den Deutschen ausgehenden. Und zwar massiv. Und, okay, wie wir gleich hören werden, massiver als im Zweiten. Die Erklärung dafür kann ich dir aber auch liefern. Die kaiserliche Marine verlor 187, was nix ist, von den 380. Ja. Die deutschen U-Boote konnten 38% der britischen Handelstonnage von 1914 versenken. 7,75 Millionen Tonnen. Das U-Boot U-35 versenkte alleine 224 Handelsschiffe und 2 Kriegsschiffe und ist damit vermutlich das erfolgreichste Kriegsschiff der Weltgeschichte. Im Ersten Weltkrieg. 1914 bis 1918. Wir machen jetzt einen gewaltigen Sprung geschichtlich, weil sich tatsächlich in der Entwicklung der U-Boote während der beiden Weltkriege nichts bahnbrechend Neues getan hat. Also alles, was jetzt noch im Ersten, zwischen dem Ersten und dem Zweiten und während des Zweiten Weltkriegs entwickelt wurde, war hauptsächlich Waffen- und Aufklärungstechnik. Und darüber möchte ich mich jetzt nicht auslassen. Natürlich wurden die Torpedos verbessert. Natürlich wurden die Methoden verbessert, die Torpedos zu steuern. Periskope, Radar, Wasserbomben, whatever. Ja, spielt jetzt keine Rolle. Im Zweiten Weltkrieg wurden auf deutscher Seite 3.274 Einsätze von 320 Booten durchgeführt, waren also ein bisschen weniger, und denen sind 6.394 zivile Schiffe mit insgesamt knapp 12 Millionen Bruttoregistertonnen und außerdem 100 Kriegsschiffe mit 370 Tonnen zum Opfer gefallen. Im U-Boot-Krieg starben aber auf deutscher Seite immerhin 5.132 Mann und 200 U-Boote sanken oder galten als verschollen. Und der Grund, warum der U-Boot-Krieg im Zweiten Weltkrieg etwas kleiner erscheint oder etwas weniger erfolgreich, lag halt einfach an den Abwehrmaßnahmen, die infolge des Ersten Weltkriegs entwickelt wurden. Ja, also die Seemächte, voran natürlich die Briten, haben natürlich schon festgestellt, welche unglaubliche Bedrohung die U-Boote darstellen, und das hat sie auch einiges gekostet. Und haben natürlich dann auch Abwehrtechnik eingeführt, ja, von Geleitzügen ihrer Handelsschiffe. Das war so die wirksamste Methode. Natürlich Wasserbomben, so nah und also so Zeug halt, wo sie halt U-Boote besser orten konnten, haben Flugzeuge eingesetzt zur Aufklärung, um halt U-Boote, die aufgetaucht schwammen, halt frühzeitig erkennen zu können und. Lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich haben die auch noch jede Menge Zerstörung gesorgt. Aber im Vergleich, und das hat mich echt erstaunt, zum Ersten Weltkrieg war es dann schon noch einen Zacken weniger. Mhm. Ja, jetzt, wie gesagt, so die großen technischen Neuerungen sind erstmal durch. Und jetzt dachte ich mir, behandeln wir noch so ein paar grundlegende Fragen des U-Boot-Einsatzes. Du hast vorhin auch mal so die Luftversorgung angeschnitten. Grundsätzlich habe ich mir natürlich so die Frage gestellt und irgendwie kam das in diesen ganzen Ausführungen gar nicht so sehr zur Sprache. Ja, wie tief kann denn jetzt so ein U-Boot eigentlich tauchen? Da ist es so, dass so die maximale Tauchtiefe der U-Boote, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg so zum Einsatz kamen, lag nur zwischen 150 und 200 Metern. So die Zerstörtiefe, also die, wo sie irreparablen Schaden nehmen ab Werk, war so bei 250. Mhm. Aber es ist schon noch tiefer, als ich gedacht habe. Ich habe jetzt gedacht, naja, man muss ja nicht super weit unter die Wasseroberfläche, bis man nicht mehr gesehen wird. Keine Ahnung, 20 Meter, 30 ja, Meter. Ich fand es jetzt wenig. Weil, also, wenn man sich jetzt moderne militärische U-Boote anguckt, die halten mittlerweile im Wasserdruck von 600 Metern Tiefe stand. Aber, deswegen fand ich das auch so wenig, in Anbetracht der Tiefe unserer Ozeane, bedeutet das, dass die eigentlich knapp unter der Wasseroberfläche rumschwimmen. Ja? Ja, gut. Ja. Andersrum, wenn ich mir vorstelle, in so einem U-Boot zu sein und über mir sind jetzt mehrere hundert Meter Wasser, bis zu 600 Meter Wasser über mir. Ich glaube, das musst du ausblenden. Auch ich glaube schon ein bisschen beklemmt. Ne? Und auch wenn du so vorstellst, du hast so guckst auf so ein Meer raus und irgendwo quasi 600 Meter tief ist einfach so eine Metallröhre voller Leute, die da rumtreibt und rumfährt. Schon ein bisschen gespenstisch, finde ich. Ja, ich glaube auch, dass es heutzutage in U-Booten wesentlich leichter auszuhalten ist als früher. Ja, also jeder von euch, der schon mal das Boot gesehen hat, ja, das drin. Oder vielleicht sogar schon mal drin war in den Bavaria Filmstudios, kann sich vorstellen, wie krass das gewesen sein muss, so mit etlichen anderen Besatzungsmitgliedern auf engstem Raum da eingepfercht zu sein. Ja, wie das roch, kann man sich auch vorstellen, wenn man die Bilder sieht. mittlerweile, sowjetische Atom-U-Boote besaßen Druckkörper aus Titan und waren in der Lage, ca. 900 Meter tief zu tauchen. U-Schiffe des Typs Projekt 685, ja, das ist ein russischer Bautyp, kamen angeblich sogar unter 1200 Meter. Hm. Spezielle zivile Tiefsee-U-Boote sind aber mittlerweile in der Lage, jeden Punkt des Meeresbodens zu erreichen. Also auch 10.000 Meter. Die sind jetzt aber auch nicht auf Unterwasserkriegsführung ausgelegt, sondern eigentlich nur auf Erforschung. Eine Erfindung habe ich noch ein bisschen unterschlagen, eigentlich hauptsächlich deswegen, weil sie erst Anfang des Zweiten Weltkriegs so ein bisschen en vogue wurde, und zwar der sogenannte U-Boot-Schnorchel. Der wurde von den Italienern kurz nach dem Ersten Weltkrieg erfunden, und das Wort ist eine moderne Bildung des 20. Jahrhunderts in Anlehnung an Norddeutsch Schnorgel, das so viel heißt wie Nase, Mund, Schnauze, und Schnorgeln, laut durch die Nase atmen, den Nasenschleim hochziehen. Das Wort ist da Internationalismus und es wurde in viele andere Sprachen wie etwa Englisch mit Snorkel oder Finnisch Sonorkeli oder auch Japanisch Shunokeru übernommen. Und ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Und das ist, wann kam das Wort? Das war nach dem Ersten. Kurz. Das hätte ich auch nicht gewusst, dass das Wort Schnorchel und deren quasi die Verwendung davon in diesem Kontext gerade 100 Jahre alt ist. In diesem Buch habe ich gelesen, dass ein schwedischer Erfinder namens Schnorkel war, der das erfunden hat. Ich habe aber keine Belege dafür gefunden und habe dem somit keinen Glauben geschenkt. Das klang zu gut, um wahr zu sein. Damit war halt eine Methode gefunden, um ein Rohr, über ein Rohr Luft in das Innere des Unterseeboots zu saugen, was die Luftversorgung primär der Dieselmotoren bei Fahrt in Seerohrtiefe ermöglichte. Früher war es halt so, in dem Moment, wo die untertauchten, mussten die auf elektrischen Antrieb umschalten. Und die Deutschen haben halt diese Idee dann 1944 wieder aufgegriffen und haben das System perfektioniert. Also nach dem Krieg waren die alliierten Kräfte hoch erfreut, als sie die Kriegsbeute untereinander aufteilten und natürlich die technisch weit fortgeschrittenen U-Boote der deutschen Wehrmacht zerlegen konnten, um die ganzen Konstruktionen, unter anderem die des Schnorchels, für ihre eigenen Zwecke einzusetzen. Apropos Luft. Ja, du hast mich ja mal gefragt, ja, wie um alles in der Welt klappt das denn mit der Luftversorgung da unten? Ja, so ein kleiner Exkurs zum Thema Luftversorgung. Natürlich klar, nachdem die Außenluken zur Tauchfahrt geschlossen wurden, wird halt mit jedem Atemzug von der Besatzung im Bootsinneren Kohlendioxid freigesetzt, ne, und Sauerstoff verbraucht. Und also muss man halt in Folge Sauerstoff zufügen und Kohlendioxid wegnehmen. Ja, so ein bisschen das, was du auch in der ISS musst. Ja, genau. Nur, dass die ISS dann 100 Jahre später das Problem gelöst hat. Ja, natürlich, klar, also fand ich auch interessant, abhängig von Luftraum im Bootsinneren natürlich, der Personenzahl und ihrer körperlichen Aktivität, steigt der CO2-Gehalt der Atemluft binnen einiger Stunden von der heutigen Außenluftkonzentration, die etwa 0,04% enthält, auf noch akzeptable 1 bis 1,5% Kohlendioxid. Und in etwa der doppelten Zeit sinkt der Sauerstoffgehalt der Luft von anfänglich 21 auf noch akzeptable 17%. Und eine noch höhere CO2-Konzentration von 4% kann nur kurzfristig ertragen werden und 5% sind giftig. Mhm. Das heißt also, ohne Lufterneuerung wird halt nach einigen Stunden die Zuführung von Frischluft durch Durchlüften oder eine maschinelle Vorrichtung notwendig, welche die Außenluft mit der Innenluft des Bootes austauscht. Und ansonsten muss man halt, um eine Vergiftung der Person an Bord zu vermeiden, nach einiger Zeit Filter eingesetzt werden, die das CO2-Gas bilden. Und neben konventionellen Filtern, die mit der Zeit an Wirkung verlieren, bieten moderne Systeme einen Kreislauf zur kontinuierlichen CO2-Reinigung, die sogenannten Scrubber-Systeme. Da wird erwärmtes Monoethanolamin eingesetzt, um das CO2 aus der Luft zu binden und es in einen geschlossenen Tank zu transportieren, wo es beim Abkühlen des Monoethanolamins wieder freigesetzt wird. Mhm. Und so vermute ich, an das umgebende Meerwasser abgegeben. Ja, in der ISS hat man das dann quasi nach draußen gelüftet, ins Weltall. Und dann der Sauerstoff, der von der Besatzung und den Passagieren eines U-Boots im Tauchbetrieb benötigt wird, muss halt zusätzlich mit an Bord geführt oder erzeugt werden. Kannst du dich noch an den Cornelius Jacobson Drebbel erinnern? Das war der Typ, der auf der Themse sein Tauchboot hat fahren lassen, 1620. Aha. Der hatte bereits die Ideen, den Sauerstoff zu ergänzen, indem er Kaliumnitrat verwendete, bei dessen Erhitzung Sauerstoff freigesetzt wird. Mhm. Ist heute eher unüblich. Ja, heute ist das Mitführen eines zusätzlichen Vorrats von Sauerstoff in Gasflaschen üblich. Mhm. Lässt sich ein bisschen besser dosieren als erhitztes Kaliumnitrat. Und Spaltung von Wasser, nutzt man das? Hast du da was von? Ja, kommen wir gleich zu. Lufterneuerungsanlagen kamen um 1900 auf. Das erste U-Boot der Kaiserlichen Marine, das SMU-1, verfügte eine Lufterneuerungsanlage vom Trägerwerk Lübeck. Träger hatte geschlossene Atemschutzgeräte für den Bergbau entwickelt. Mhm. Und das hier verwendete Prinzip wurde auf Räume wie das Innere eines U-Boots übertragen. Und auch die folgenden U-Boote und spätere waren mit Trägersystemen ausgerüstet. Auch andere Luftverunreinigungen wie Dämpfe, Gerüche, Fette müssen natürlich rausgefiltert werden und eine weitere Methode kann hier auch die Aufspaltung unerwünschter Moleküle in der Atemluft in Anlagen zur katalytischen Verbrennung sein, die jedoch wiederum Sauerstoff verbrauchen. Mhm. Du hast mich gerade gefragt nach Sauerstofferzeugung, da kommen wir zu einem Meilenstein nach dem Zweiten Weltkrieg am 21. Januar 1954 lief in den USA ein besonderes U-Boot vom Stapel. Rat mal, welches das war. Muss jetzt nicht den Namen wissen, aber kannst du dir vorstellen, welche technologische Errungenschaft? Das erste Atom-U-Boot. Richtig. Und das hieß Nautilus. Richtig. Das habe ich nämlich vorhin, als ich die andere Nautilus mir angucken wollte. Ja, genau. Habe ich aus Versehen mir das Atom-U-Boot angeguckt und dachte, das sieht aber viel zu modern aus für das, was du gerade erzählst. Ja, es war das erste Atom-U-Boot der Welt, die USS Nautilus, mit einer Wasserverdrängung von 4.157 Tonnen und 57 Metern Länge, also fast ein Fußballfeld, war sie bei weitem das größte U-Boot, das zur damaligen Zeit gebaut wurde. Bei Atom-U-Booten werden als Hauptantriebsmaschinen eben Dampfturbinen eingesetzt. Der Dampf wird wiederum von einem Kernreaktor erzeugt und für Manöverfahrten kann oft auch ein elektrisch betriebener Hilfsantrieb auf die Propellerwelle gekoppelt werden. Und Hilfsdampfturbinen erzeugen über Generatoren Strom, der wiederum der Versorgung der elektrotechnischen Einrichtung dient. Und dadurch die Elektrolyse auch Sauerstoff sowie Trinkwasser aus dem Meerwasser gewonnen werden kann, können U-Boote mit Nuklearantrieb monatelang unter Wasser bleiben. Was ich krass finde. Das heißt, man muss nur Essen mitnehmen, alles andere genau. Kann man quasi aus das der krass Energie immer, ich, erzeugen. Genau, irgendwann habe ich meinen Satz gelesen, da ging es irgendwie so darum, ja, so quasi mit dem im Zeitalter der Atom-U-Boote ist der limitierende Faktor nicht mehr die Technik, sondern die Moral der Besatzung. Ja, ja. Kann man sich ja vorstellen. Obwohl die schon deutlich geräumiger sind natürlich als Ja, aber wenn man sich vorstellt, ne, in so einem U-Boot, was möglicherweise auch noch wirklich sehr lange taucht, das heißt nicht mal mehr mal an Deck gehen und Luft sehen, selbst wenn das quasi nur ein kleiner Bereich ist, aber dass man, keine Ahnung, eine halbe Stunde am Tag mal in den Himmel gucken kann. Ja. Nichts dergleichen. Das ist schon krass, glaube ich. Ja, ich hab auch mal in den Shownotes verlinkt so ein Video von wo so Testfahrt eines der modernsten deutschen U-Boote, also ist ja nach wie vor ein Exportschlager, nachdem es Deutschland zwischenzeitlich ja wieder erlaubt ist, U-Boote zu bauen, so eine Testfahrt begleitet wird, da ist halt wahnsinnig viel Elektronik an Bord, geradezu luxuriös anmutendes Interieur, ja, im Vergleich zur U96 damals. Also das ist schon Hightech, was die da an Bord haben, in jederlei Hinsicht. Wie gesagt, also alleine in Bezug auf die Entwicklung von Kampfmitteln und Waffensystemen ist absolut irre, was sich da getan hat. Und dadurch, dass die Atom-U-Boote einfach nahezu unbegrenzt unter Wasser bleiben können und auch halt Interkontinentalraketen an Bord haben, hast du damit eigentlich die einzige friedenssichernde Maßnahme, die du brauchst, wie es so schön heißt, ne? Friedenssicherung heißt ja heutzutage. Ja. Ist schon enorm. Ich frage mich, ob man dann trotzdem heute schon diese U-Boote, selbst wenn die in 600 Metern Tiefe rumfahren, ob die anderen Länder quasi wissen, wo diese U-Boote sind. Oder ob es immer noch diesen Faktor gibt, dass wir wissen, dass es die Boote gibt, aber wir haben keine Ahnung, wo sie gerade sind, wenn sie uns das nicht selber sagen. Ich glaube eher Letzteres. Ja. Also, weil die sind mittlerweile so auf Tarnung spezialisiert, dass die eigentlich nahezu unortbar sind, es sei denn, du kannst da direkt so nah drauf richten und kriegst halt ein Echo, das aussieht wie ein U-Boot. Und ich glaube, selbst da gibt es mittlerweile Abwehrmechanismen, die das U-Boot dann verschleiern. Also da habe ich auch schon Dinge gelesen. Es gibt noch eine Neuerung, die ich erwähnenswert fand. Und zwar war das 1995. Und zwar gab es da schwedische U-Boote der sogenannten Gotland-Klasse. Und das sind die ersten U-Boote weltweit, die mit einem außenluftunabhängigen Stirling-Motor ausgerüstet sind. Mhm. Und der dehnt die Dauer ihrer Unterwasserfahrt eben auch von einigen Tagen auf einige Wochen aus. Und über die Fähigkeit verfügten bislang eben nur Atom-U-Boote, also bis 1995. Das System gilt halt als vibrationsfrei, leise und praktisch nicht zu orten. Und Stirling-Motoren funktionieren aufgrund eines Temperaturgradienten und daher wird kein Abgas produziert und muss auch nicht ausgestoßen werden. Und ich habe keine Ahnung, wie ein Stirling-Motor funktioniert. Ich kenne das nur als so ein Ding, was sich so Leute auf ihre Schreibtische stellen und dann kann man, da macht man quasi unter so einem Glaszylinder eine Kerze. Mhm. Und das ist quasi, man fügt quasi nur Wärme dem System zu und dann fängt an, sich so ein Ding zu drehen. Aber ich habe immer gehört, dass die Teile ineffizient seien und man das deswegen nicht wirklich einsetzt. Aber da haben sie wohl mit Ingenieurskunst diese Ineffizienzen überwunden, so dass man das praktisch tatsächlich einsetzen kann. Ja. Und nachdem ich jetzt hier so durchgepeitscht bin, ja, in locker flockigen einer Stunde 20 Minuten durch die Geschichte der U-Boot-Entwicklung, muss ich auch irgendwo mal einen Schlussstrich ziehen. Ja. Und natürlich gäbe es da noch einiges Interessantes zu beleuchten. Es gibt auch in diesem Buch gab es ein ganz ausführliches Kapitel, da ging es um U-Boot-Rettung. Mhm. Ne? Also wie man Leute aus havarierten U-Booten retten kann und die Erfindungen, die da gemacht wurden. Es ging natürlich auch noch in einem, naja, das war dann aber eher schon fast den Charakter eines Anhangs, um Forschungs-U-Boote. Ja, die Triest und was ich, wie sie alle heißen, die halt bis in die tiefste Tiefsee vordringen können und so. Aber all das, wenn man es runterbricht, wenn es darum geht, also wie funktioniert ein U-Boot, dann glaube ich, haben wir jetzt so ziemlich alle Techniken kennengelernt, die es halt braucht, um so ein U-Boot funktionieren zu lassen. Mhm. Und sei denn, ich habe jetzt irgendwas nicht beleuchtet, was du beleuchtet haben wolltest? Nee, ich glaube, was ich besonders spannend finde, ist halt auch dieser, was wir so kurz berührt haben, dieses Moralische dabei, also dieses nicht die Moral der Kriegsführung, das ist noch ein eigenes Thema, aber dieses Gefühl, in so einer Stahlröhre zu sein. Ich bin ja auf das Thema gekommen, weil ich an die ISR bei der Recherche für die ISS halt darüber nachgedacht habe, wie das so ist, in dieser Raumkapsel zu hängen, ne, in diesem ungefähr Fußballfeld großen Konstruktion, die da um die Welt reist, ja. Rast, wo ich habe jetzt sogar schon vergessen, wie viele Leute, 6 Leute permanent sind. Also eine überschaubare Anzahl von Menschen auf sehr kleinem Raum, die da halt auch echt nicht weg können und um sie herum ist halt nur lebensfeindlich. Und daran habe ich gedacht, da in den U-Booten ist es ja auch so, nur dass U-Boote viel mehr Leute betrifft. Also die Marine und die Seefahrer in U-Booten sind ja zahlenmäßig einfach so viel mehr als Astronauten. Aber auch die sind ja in irgendwelchen kleinen Stahlröhren in einer Umgebung, wo ja sie einfach nicht außerhalb überleben können. Ja, also wenn du mich jetzt fragen würdest, also vor 75 Jahren, 75, 80 Jahren, hätte ich mich niemals, ja, um viel Geld in so ein Ding begeben. Heute würde ich mal mitfahren. Also die modernen U-Boote, die haben auch die haben tatsächlich auch Annehmlichkeiten an Bord. Und ein Satz, den ich halt gelesen habe, der einzige Grund, warum halt jetzt so ein U-Boot auftaucht, ist, wenn die Mannschaft alle Filme gesehen hat. das spiegelt, also da gibt's halt Mannschaftsquartiere, da gibt's halt eine Kantine, da gibt's also natürlich jetzt alles nicht ausladend, kathedralenförmig, ja, aber ich sag mal angenehm ausladend, so dass man sich da halt jetzt nicht ständig eingeengt fühlt und so ein Interview, also ich habe ja, wie gesagt, da ging es um diese Fahrt mit diesem hochmodernen deutschen U-Boot, da meinte der Captain auch irgendwie so, das nimmst du nicht mehr wahr. Also das ist wie Busfahren. Mhm. Ja, also das hast du gar nicht mehr. Also dieses Gefühl, jetzt irgendwie Tonnen von Wasser über dir zu haben, das verflüchtigt sich auch. Und ich glaube, früher war das natürlich noch anders. Auch die Geräuschübertragung ins Innere und vom Inneren nach ins Äußere. Mittlerweile sind die ja entkoppelt und so weiter. Also früher war das sicher viel, viel beengender und viel beängstigender. Und ja, was ich halt so krass fand, dass es halt, ich halt auch Sachen gelesen habe von Assen aus dem Ersten Weltkrieg. Also wurden ja die U-Boot-Kapitäne genannt, die halt besonders viele Abschüsse zu verzeichnen hatten, dass die halt dann auch im Zweiten Weltkrieg wieder zurückkehrten um U-Boote zu besetzen und halt auch bei der Weiterentwicklung zu helfen. Und dann denke ich mir, mein Gott, was sind das für Menschen gewesen, die sich dann nach den Strapazen des Ersten Weltkriegs dann wieder freiwillig in so eine Zigarrenkiste setzen. Ja. Ich weiß nicht. Ich würde auch mal, wenn ich irgendwie mitfahren, wenn das geht, ich würde wahrscheinlich noch eher da mitfahren als auf die ISS, weil auch das Einsteigen und Aussteigen wirklich bequemer ist. Ja. Und nicht einen mehrstündigen Flug in einer winzigen Kapsel beinhaltet. Mehrere Gs Beschleunigung. Ja. Aber trotzdem, wenn man sich vorstellt, in einem Bus kann ich ja, selbst wenn es ist wie Busfahren, in einem Bus kann ich ja trotzdem irgendwann aussteigen. Und da kann ich ja trotzdem quasi diesen Drang, dass man kann einfach rausgehen und losrennen, wenn man möchte. Selbst wenn man es nicht ständig macht, aber man hat so die Sicherheit, ich kann jetzt einfach mich hier frei bewegen, aber da bin ich in so einer Stahlröhre und komme ich jetzt für Wochen erstmal nicht raus, bis halt die Mission rum ist, was auch immer man da gerade macht. Ja. Ja, das, was mich noch interessiert hätte, wäre so, du sagst ja, man kann jeden Punkt jetzt mittlerweile erreichen, Forschungs-U-Booten, aber wie tief ist denn das? Sind das immer noch diese 8000 Meter, die ich mal irgendwann aufgeschnappt habe? Nee, 10.000. Marianengraben ist, glaube ich, der tiefste Punkt. Genau. Und der ist, der Marianengraben ist, Moment, etwa 11.000 Meter. Und so tief war man dann auch. Und soweit ich mich entsinnen kann, Erforschung. Genau, 1960, Schweizer, Jacques Picard, US-Amerikaner Don Walsh, Tauchboot Triest, 10.916 Meter. 2012 drang James Cameron mit dem U-Boot Deep Sea Challenger zum tiefsten Punkt des Meeres vor. Der hat da 3 Stunden lang Daten gesammelt und filmte die Tiefseewelt auf knapp 11.000 Meter. Das ist halt noch das andere, was ich weiß über das Tauchen, dass der James Cameron, wenn er nicht Filme filmt, dann taucht er und unter großem Aufwand baut er halt Forschungs-U-Boote und fährt dann selber damit runter und so. Ja, also. Ja, schon krass. Und das sind ja noch kleinere Röhren. Das sind ja keine bequemen Röhren mehr. Nee, die sind halt wirklich darauf ausgelegt, diesem enormen Wasserdruck standzuhalten. Also die gesamte Konstruktion. Da muss man sich so ein bisschen was einfallen lassen. Und sicher nichts für Menschen, die an Klaustrophobie leiden. Weil da unten scheint ja auch keine Sonne. Ja. Ja, also das ist schon etwas für Hartgesottene. Ja. Also das wäre für mich, glaube ich, sogar noch schrecklicher. Das klingt jetzt vielleicht doof, aber ich denke mal, also wenn ich quasi in die Finsternis hinabtauche, und da gibt's, ich weiß jetzt auch nicht mal, wie vielen Metern das Sonnenlicht komplett geschluckt wird, dann will ich aber auch gar nichts mehr sehen. Also dann will ich aber auch nicht mehr sehen, dass dann nichts ist. Verstehst du? Ja. Dann will ich von mehreren Metern dickem Stahl umgeben sein und einfach so tun, als würde ich Bus fahren. Ja. Ja, also dann will ich das auch nicht mitkriegen. Und deswegen hätte ich jetzt kein Problem, in so eine ein geschlossenes U-Boot einzusteigen, aber wahrscheinlich ein großes Problem, in so ein Tiefseefahrzeug zu steigen, das irgendwie Fenster hat und da irgendwie 10.000 Meter tief und da in das Nichts hinabsinken. Und du weißt halt, wenn jetzt irgendein Ingenieur Mist gebaut hat, ist halt vorbei. Dann, tja. Ja, ich glaube, ich habe innerhalb einer Nanosekunde. Ja, ist dann sehr schnell, sehr schlecht alles. Nee, ich habe auch so eine komische, urtümliche Angst vor der Tiefsee habe ich auf jeden Fall mehr als irgendwie vor Höhen oder alles, was quasi oberirdisch ist. Aber dieser Gedanke, wirklich an einfach diese Tiefe des Meeres und was da ist und selbst wenn es eigentlich alles harmlos ist, das finde ich schon noch gruselig. Das finde ich ja faszinierend, ich meine, die unwirtlichsten Orte für den Menschen, also die Tiefsee und das Weltall üben nicht die größte Faszination auf den Menschen aus. Mich natürlich eingeschlossen. Also mich fasziniert die Tiefsee gleichermaßen. Ich glaube, wir wissen über die Tiefsee ähnlich wenig, ja, wie über das Weltall. Ja, vielleicht wissen wir sogar mehr über das Weltall. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich habe jetzt dazu keine qualifizierten Aussage hinreisen lassen. Aber es ist ja faszinierend. Und ich war so ein bisschen traurig darüber, wie eng eben die ganze Entwicklung der U-Boote an die Kriegsführung gebunden ist, weil ich ja auch immer so eine gewisse, diese schönen gelben Forschungs-U-Boote vor meinem Auge hatte, mhm, und eigentlich sehen wollte, wie die Menschheit quasi sich aufmacht, um die Tiefen des Meeres zu erforschen. Und nee, es war sehr, sehr kriegsgetrieben, das Ganze. Und das mit der Forschung, das fiel halt so ab. Ja, ja. Ja, das ist immer ein bisschen schade, dass Militärtechnik die größte Innovationskraft hat und naja, man muss auch sagen, für zivile Nutzung außerhalb der Forschung gibt es halt auch noch nicht so viel Anwendung für U-Boote. Bestimmt für irgendwelche technischen Anwendungen wie bestimmte Konstruktion von Ölplattformen oder so eine Sachen. Und ich glaube, selbst da setzt man wahrscheinlich weniger auf U-Boote als auf quasi ferngesteuerte Technologien, die man von einem Boot an der Oberfläche aus kontrollieren kann. Ja. Ja. Schön. Das ja, heißt, es ist auch krass, was man an Literatur findet zum Weltkriegsgeschehen. Ja, also viel, mhm, viel mehr als, also man muss sich da immer, das war eigentlich so die Herausforderung, rauspicken, was ist denn jetzt eigentlich relevant, ja, und was ist Krieg. Und wie gesagt, es gibt in diesem Büchlein, das ich erwähnt habe, das besteht hauptsächlich aus Kriegsgerät. Und das war dann auch sehr ermüdend zu lesen. Und ich habe da viel übersprungen, weil das einfach nur hat mich auch nicht so interessiert. Heldengeschichten von versenkten anderen Schiffen. Ja, nicht nur Heldengeschichten, es waren teilweise schon sehr grausige Schilderungen auch, natürlich schon Ereignisse, wo halt U-Boote einfach Passagierschiffe wehrlose versenkt haben, was dann mitunter zum Kriegseintritt der Alliierten geführt hat, der USA geführt hat übrigens. Solche Sachen halt, wo sich Tausende von Menschen einfach, also das geht, finde ich, in diesen ganzen Erzählungen aus Metall und aus Stahl und Sprengstoff geht das immer so ein bisschen unter, wie viele Menschen darunter gelitten haben und gestorben sind. Ja. Ja, deswegen. Das ist eigentlich ein interessanter Aspekt, ne, dass U-Boote fast immer gezielt auf Zivilbevölkerung eingesetzt worden sind. Ne? Sei es, dass sie zivile Handelsschiffe versenkt haben oder heutzutage die Atomraketen, die sie tragen, die werden ja auch dann zivile Ziele haben. Ne? Die werden Städte anvisieren, wenn sie eingesetzt werden sollen und so. Naja, also wenn man sich wenn man kurz überlegt, also der Sinn einer Flotte, ja, einer Seemacht, ist ja nicht Krieg zu führen gegen eine andere Seemacht, sondern der Sinn einer Seemacht ist, die Handelswege einer anderen Nation zu stören. Mhm. Und da waren natürlich U-Boote ein adäquates Mittel. Und natürlich musst du dich dann durch das Wettrüsten gegen andere verteidigen. Aber das Hauptziel war immer, und da waren die U-Boote extrem effektiv, die Handelswege zu unterbrechen. Und da konnte man die Nationen dieser Welt durchaus in Bedrängnis bringen. Ja. Wenn keine Rohstoffe mehr kommen, um die Kriegsmaschinerie zu füttern. Ja. Ja. Sieht schlecht aus. Sehr schön. Ja. Ich glaube, wir haben sehr viel oder fast alles zu dem Thema abgedeckt. Jetzt ist ja gesagt, es wird lang. Jetzt ist die große Frage, was darf ich denn jetzt recherchieren? Ich habe mir gedacht, nachdem wir jetzt ja zwei sehr technische Themen hatten, nachdem du uns ja erklären durftest, wie die ISS funktioniert, wir von ganz oben nach ganz unten gewandert sind, dachte ich mir mal wieder ein eher politisches Thema. Mhm. Und weil es jetzt demnächst wieder ansteht, würde mich mal ganz brennend interessieren, wie zur Hölle denn das amerikanische Wahlsystem funktioniert. Oh. Erklär mir das bitte einmal so, dass ich das verstehe, was das für ein Zirkus ist. Oh ja, das würde ich auch gern verstehen. Das ist, ich habe das immer abgehakt unter, das ist mir zu bekloppt. Aber ja, gut. Das ist wie die Börse. Am Ende werde ich sagen, danke, dass ich jetzt das Verständnis dafür habe. Ich habe mich immer aktiv davor gewehrt, das zu machen. Und das ist auf jeden Fall interessant. Ja, oh, wenn ich jetzt schon an Wahlmänner und Wahlfrauen denke und das werde ich mir mal antun. Ich hoffe, ich werde nicht zu viel Trump haben. Wahrscheinlich das, was für dich jetzt die Militärgeschichten waren, wird für mich dann jetzt Geschichten über Trump und seine Machenschaften sein, ach, die nee, in allen gut, Sachen drin stecken werden, immer weil Leute sagen, ah ja, hier da und so konnte es zu Trump kommen, so ist das und das passiert. Also ich werde es umschiffen. Ich möchte nicht viel um den sprechen. Über den Such dir halt einfach, keine Ahnung, einen anderen Schauspieler aus, zum Beispiel Ronald Reagan. Oder warum Arnold Schwarzenegger kein Präsident werden darf. Ja, aber immerhin Gouverneur. Ja, aber keine Ahnung, das ist halt so ein Thema, man kriegt das immer mit, man weiß, okay, das ist anders als das deutsche Wahlsystem, habe auch schon mal irgendwo so stichpunktartig gelesen, wie das, aber ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer, wie am Ende aus diesem ganzen Tohuwabohu ein Präsident hervorgeht und hoffe, du wirst mich da beim nächsten Mal erleuchten. Ja, sehr schön, da freue ich mich auch drauf. Dann Dann kommen wir zu einem Ende. Wer uns Rückmeldung geben oder uns unterstützen möchte, der kann und sollte natürlich wie immer seinen Freunden von uns erzählen, so ein bisschen Werbung machen. Oder uns auf Twitter, Facebook, YouTube oder Instagram folgen. Diese oder jede andere Episode kommentieren und auch korrigieren, ja, falls wir irgendwie Quatsch erzählen. Das könnt ihr auch gerne machen, indem ihr uns eine Nachricht schreibt. Ja, auch gerne mit Themenvorschlägen. Wie immer gilt, das Thema demjenigen vorzuschlagen, der das Thema nicht erklären soll, sondern der die Frage stellen soll. Mhm. Und ihr könnt uns natürlich auch auf Apple Podcasts oder Panoptikum.io bewerten, um unsere Sichtbarkeit ein bisschen zu erhöhen. Ihr könnt uns gerne über Flatter unterstützen. Oder uns natürlich anderweitig eine Sach- oder Geldspende zukommen lassen. Ja, wobei wir das nicht fürs Geld machen, das wollte ich nur noch mal erwähnt haben, sondern wir machen das aus Spaß und der Freude, ja. Weil es mir immer wieder ein großes Vergnügen ist, mich in solche Themen einzuarbeiten, mit denen ich mich aus freien Stücken vermutlich niemals beschäftigt hätte. Ja, das geht mir genauso. Alle Links und Hinweise dazu findet ihr in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden im Podcast Client eures Vertrauens und natürlich auf aha.exclamatio.de. Und wenn alles gut läuft, erzählt uns in 4 Wochen der Joram, wie das amerikanische Wahlsystem funktioniert. Ja. Gut, bis dahin. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.